Hallo. Ja, bist du auch bei unserem Jahresrückblick dabei? Ja, bist du auch dabei? Jetzt sag erst mal Hallo. Sag erst mal Hallo. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Jahresrückblick 2021. Mein Gott, war das ein Jahr. Ich komme jetzt mit so Floskeln wie, dieses Jahr war nicht wie jedes andere Jahr und mal schauen, wie das nächste wird. Jedes Jahr ist anders. Also sind wir mal ganz ehrlich. Aber bei uns ganz besonders. Dieses Jahr war wirklich sehr ereignisreich, sehr emotional. Oh, sie kommt wieder zurück. Oh mein Schatz, ich bin gespannt. Oh mein Baby. Du guckst gerade nur, ob ich noch ein Leckerli habe. Ich habe keins mehr. Aber ich habe mir gedacht, dass du wieder kommst, mein Schatz. Hm, Baby. Ich liebe dich. Mann. Hallo da draußen. Hallo Peter. Hi. Na? Hi. Hallo Jean-Paul. So machen Influencer das bei YouTube. So kündigen die ihren Jahresrückblick an. Mit einer Katze auf dem Schoß. Ja. Mit einer Katze? Ja, sie liebt die Katze, die ich da reingeschnitten habe. Ach so, habe. Ja, diese Katze. Die habe ja. Ich im Internet gefunden. Was ist das für eine Frau? Die hat wunderschöne regionale Färbung in ihrer Sprache. Du, so ich habe einfach nur bei YouTube Jahresrückblick 21 eingegeben. Schwäbisch. Die heißt Sandy, glaube ich, oder Sandy so. Sandy aus. Macht so einen Influencer-Blog mit ihrer ganzen Familie. Aus Filmt ihre Tiere, ihre Kinder und ihren Mann. Ah, geil. Oh, die Besten. Ja, das sind die Besten. Wie und viele dann, Follower? Keine Ahnung, habe ich nicht überprüft. Das ist das Wichtigste, das einzige Relevante. Wollte nur eine gute Stimme und die habe ich gefunden, um unseren großen Jahresrückblick anzukündigen. Denn ihr habt die Folge gefunden. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Und wie letztes Jahr und das Jahr davor, sogar 2019 haben wir uns nicht die Mühe gemacht, auf das Jahr zurückzublicken. Mir fällt das dieses Jahr sehr leicht. 2021 war eigentlich, also ich fühle mich so, wir haben letztes Jahr zwar als Katzenwäsche das Jahr verabschiedet, dieses Jahr sehen wir uns wenigstens, aber irgendwie ist 2021 für mich wie 2020. Ja, das ist das zweite Jahr des Egals in Folge. Ja. Also wir haben das Jahrzehnt des Egals. Ja, du hast sie angekündigt und sie sind wirklich genau. Da. Auch nächstes sie sind Jahr wirklich wird, da. Ja. Auch nächstes Jahr wird völlig egal. Für eine ganze Dekade. Dank Peter. Könnt ihr nachhören in der Folge vom November 2019 wahrscheinlich oder Dezember 2019. Ich glaube, hast du dieses Jahr angekündigt und es wirklich so gekommen. Genau. 2020, am 1. Januar 2020 habe ich das Jahr des Egals ausgerufen. Und am 1. Januar 2021 das Jahrzehnt des Egals. Also willkommen. Und da sieht man auch mal, ich bin in der melancholischen Endjahresstimmung, aber da sieht man, welcher Loser ich bin, weil ich habe von 2018 an eigentlich jedes Jahr den Tod von Thomas Gottschalk hervorgesagt für ein Jahr. Stimmt. Und dieses Jahr ist er sogar mit Wetten, dass zurückgekommen. Also er ist größer und vitaler denn je. Ich freue mich für Tommy, eine der zwei Supernasen, aber trotzdem. Thomas Gottschalk hat noch 52 Stunden und 19 Minuten Zeit zu sterben. Dann wäre meine... Ja. Ja. Also jetzt ist der 29. Dezember, 19.41 Uhr. Genau. Und ihr hört die Folge aber pünktlich zu Silvester mindestens. Wahrscheinlich, ja. Ich wäre dafür, damit die Leute nicht mehr Silvester mit Y aus Versehen schreiben, dass wir uns darauf einigen, dass man einfach Silvester sagt und dann mit Ü schreibt. Wäre eine Petition, die ich einbringen würde gerne. Oder Stallone. Den auch mit Ü. Einfach alles, auch die Katze... Die Katze. Die Katze? Es gibt auch diesen Kater Silvester, der immer Tweety essen will. Oder wie die NPDs hat Stuttgart mal in Stuttgart. Okay, warum? Umbenannt. Gegen Stuttgart 21 waren die. Die das NPD war gegen den Bahnhof? Ne, gegen Stuttgart 21. Da hieß es, bis 2021 wird in Stuttgart über 50% der Einwohner und Einwohnerinnen Migrationshintergrund, Migrationsstatus. Ja, haben. Wie schrecklich. Und das wollte die NPD vermeiden. Ja, super NPD, dann hätten wir keine Kneipen mehr. Denn wie jeder gute Stuttgarter weiß, ist der Großteil der Kneipen von unseren griechischen Freunden geführt. Die Griechen haben ja die meisten Gastro in Stuttgart. Ist das so, ja? Ja. Und die leiden jetzt sogar unter Corona. Und dann kommt ihr rechten Dumpfbacken da noch an und wollt uns auch noch unsere Lieblingskneipen nehmen, die wir dank der Griechen haben. Genau. Und anderer. Das ist ein bisschen, ja, halte ich für fragwürdig. Alles, was wir die letzten 12 Sekunden besprochen haben. Ist allgemein bekannt. Aber auch allgemein, solange es allgemein bekannt ist, ist es auch nicht fragwürdig. Nee. Ich könnte einen Jahresrückblick machen. Ja, dann. Also ich mache ja immer. Ich freue mich, weil ich habe wirklich keinen vorbereitet. Ich habe so eine Notiz. Ich fand Sachen gut, ich fand aber auch Sachen schlecht, aber alles irgendwie so käsig. Wir machen das käsig. viel bubbeliger, selbstreferenzieller als jetzt Günther Jauch oder so. Okay. Also du hast jetzt hier auch keine Gäste eingeladen, irgendwie ein Hund, der eine Katze aus dem Rohr gerettet hat, ein Feuerwehrmann, der die höchste Leiter. Hast du gestern zufällig auch Jahresrückblicks-Quiz angeschaut? Nee, hab ich tatsächlich nicht. Aber war da ein Hund, der eine Katze gerettet hat? Ja. Siehst du? Ist nämlich in jedem Jahr irgendein Tier rettet ein Tier. Die Tiere des Jahres, ja. Die Impfgegner des Jahres waren auch eingeladen zum Teil. Haben da also Jan-Josef Liefers war zu Gast zum Beispiel. Ah, okay. Hat mich etwas gewundert, dass der... Irgendwie zu so einer ARD-Primetime-Show. Irgendwie ist der damit durchgekommen. Der ist damit durchgekommen, aber ich habe dann mich mal umgehört. Das ist wohl nur in dieser Links-Siff-Bubble ein Problem gewesen. Ach so. Die aus, was weiß ich, einer Million Leute besteht. 79 Millionen Leute haben das gar nicht mitgekriegt. Heißt das also auch, dass 70 Millionen Menschen noch immer veganes Kochen mit Attila Hildmann kaufen? Ja. Weil sie auch nichts mitbekommen haben und dabei dieser Weg... Wird kein leichter sein, beim Kochen hören, ja. Und auch 70 Millionen Deutsche sind noch ungeimpft, behaupte ich jetzt. Ich glaube, das ist andersrum, aber... Ah, das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde für nächstes Jahr. Dass 70 Millionen Deutsche ungeimpft sind. Nee, dass ich einfach... Ich möchte keine Dumpfbacken mehr im Fernsehen sehen. Also auf Straßen rumrennen und wir sind das Volk oder Freiheit von Westernhagen singen, weil sie denken, wären jetzt die großen Freiheitskämpfer gegen den Virus. Ich möchte diese Leute nicht mehr sehen. Das ist ein sehr ambitionierter Wunsch. Ja, das ist einfach, man darf sich auch etwas Großes wünschen. Ich möchte diese Leute nicht mehr sehen. Okay, wenn du dir das wünschen darfst, wünsche ich mir einen Flugzeugträger. Ich will nächstes Jahr im Besitz eines Flugzeugträgers kommen. Zivilen. Einen Zivilen? Als einfach haben. Okay, willst du da drauf auf machen? Also nein, ist das ich will haben. Eine persönliche Kreuzfahrt? Würdest du da leben? Nö. Kann ich vorbeikommen? Können wir eine Kartbahn oben drauf bauen, aber ohne Sicherheitszäune? Alles nein. Jede dieser Fragen beantworte ich mit nein. Weil dann könnten wir nämlich Mario Kart da immer spielen. Also du auf dem Flugzeugträger so eine coole Strecke aufbaust oben, wo man auch wirklich ins Wasser fallen kann. Okay, Kart. Ich nehme alle Neins zurück. Wir machen das auf jeden Fall. Geil. Nice. Cool. Also nächstes Jahr keine Wichser mehr auf der Straße, die wir sind das Volk brüllen und ich habe einen Flugzeugträger. Genau. Das wird super. Das wird super. Vielleicht können wir dann auch diese ach, man sieht diese Anführungszeichen nie. Diese Freiheitskämpfer, also das war jetzt mit Anführungszeichen gesagt. Ich habe sie gesehen. Ja. Also es waren wirklich welche. Auch dazu einladen, dass die auf der Kartbahn immer kostenlos fahren können. Und auf dem Flugzeugträger hat man so einen coolen Tower auch. Mm. Und dann rufen wir einfach einen lächerlich hohen Preis aus, den es auch gar nicht geben wird. Weil die werden ja eh ständig belogen, dann werden sie von uns halt auch nochmal belogen. Ja. Ja, die sind halt keine Schlafschafe, die werden schon merken, wenn sie belügen, wenn sie die Augen offen haben. Die sind ja hochintelligent. Genau, und dann machen wir so eine Mischung aus, ich würde jetzt nicht sagen Death Race, die können ja wahrscheinlich alle schwimmen, aber dass die dann einfach da gegeneinander Rennen fahren. Wir brauchen wahnsinnig viele Go-Karts. Ganz cool, und wenn die runterfallen, dann erwarten die, dass die von so einer Wolke aufgehoben werden. Ja. Werden sie aber gar nicht. Werden sie gar nicht. Aber schwimmen können die ja bestimmt. Oder wir machen noch so Saw-mäßig, dass gar kein Meer da ist, sondern dein Flugzeugträger schwimmt auf einem Spritzenmeer. Weißt du, in Saw gibt es doch auch irgendwann so eine Szene, wo die Person in so eine Spritzengrube fällt. Oh, irgendwie. Ja. Ganz eklig, aber da könnte man Impfspritzmeer machen. Oder? Ja, das hatte ich vorhin nicht dazu gesagt. Ich will den auf keinen Fall, soll der im Wasser sein, dieser Flugzeugträger. Ah, das hervorragend. Ich will den einfach hier, weiß nicht, Stuttgart-Karlshöhe oder so. Schöner Platz eigentlich. Da will ich das Ding gern parken. Obwohl, ich finde optisch viel besser irgendwie auf so einem Feld auf den Fildern, weil es wohl drumherum nichts ist außer einer Autobahn. Nee, mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Okay. Mitten in der Stadt, weil die haben ja auch Atomkraftwerke drin, also Nuklearreaktoren für die Stromversorgung. Alle? Flugzeugträger eigentlich immer, ja. Ja? Ich denke mal. Wusste ich nicht, aber... Alles, was jetzt so rumfährt. Ja, da haben die Leute da draußen mal gelernt und ich... Nee, ich überlege gerade, ob es noch welche mit Diesel gibt, aber ich gehe mal alle durch, die ich kenne. Nee. Okay. Alle nuklear. Alle nuklear. Und damit könnte man auch hier Stuttgart West und Stuttgart Süd wahrscheinlich noch mit versorgen. Ja, wenn man den Reaktor da rumstehen hat, dann kann man das auch machen. Genau. Ja. Genau. Perfekt. Ich habe mir auch überlegt, irgendeine edgy Meinung brauche ich nochmal. Ich fühle mich viel zu konform, da wir jetzt auf einmal pro Atomstrom sind. Ey, nur wenn man einen Flugzeugträger hat. Ich würde niemals... Pro Flugzeugträger mitten in der Stadt. Und ich würde auch einen gebrauchten Flugzeugträger nehmen. Okay. Ich will keinen neuen gebaut. Das finde ich sehr gut. From cradle to filth, sozusagen. Du nutzt die alten Flugzeugträger, du trägst die auf. Genau, genau. Du bist ein sehr nachhaltiger Typ. Richtig. Es gibt doch auch kaum noch Krieg auf der Welt. Ja. Also so richtige, Hi. Wo man Flugzeugträger bräuchte. Hey Joe Biden. There's a guy in Germany, he's called Peter. All Germans have English names, so he's called Peter. And he really wants to have wie heißt denn Flugzeugträger auf Englisch? Gute Frage. Plane boat? Aircraft carrier? Aircraft carrier klingt gut. Aircraft carrier. Big aircraft carrier. Big ass. Nuclear power plant included. You know, with a big ship with... Ich glaube, der kommt auch viel sympathischer, wenn man das so als Deutscher auch sagt. Weil dann Big Ship werde Jets can land on the top of the ship. Yes. And like an airport on water. And Go-Kart. Go-Kart ist ja unser Geheimplan. Darf das Joe nicht wissen? Ist egal. Okay. Ja. Joe dürfte auch mal vorbeikommen. Aber dem würden wir sagen, dass es gefährlich ist und dass die Wolke dich nicht wirklich rausholt aus dem Wasser. Ja, aber er würde, glaube ich, trotzdem fahren. Das ist ein Draufgänger. Hast du den schon mal laufen sehen? Ey, der Typ ist Pilot. Ja, siehst du, der würde alle rauskicken. Der würde da landen erstmal, seine geile Sonnenbrille absetzen. Ja. Und dann würden wir Geschlechtsverkehr haben. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber zurück zum Jahresrückblick. Ah ja, stimmt, du hast ja angekündigt. Genau, ich mache jeden Monat mir immer eine Notiz. Zettel-Ding. Ja. Das heißt dann zum Beispiel Schaumbad April 21. Oh, wir können so Folgen durchgehen. Mai 21 und so weiter. Ja. Dieses Jahr habe ich irgendwie, im April geht es erst los, weil davor hatten wir nur Katzenwäschen. Nur Katzenwäschen? Also nur, unser beliebtestes Format nach. Ich habe jetzt nicht für 12 Monate, ich habe jetzt April bis Dezember und der Juli fehlt aus irgendeinem Grund. Ich finde das nicht. Ah, da hatten wir unsere Therapiesitzung mit. Juli wahrscheinlich. Nee, war später. Ich bin mir unsicher. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es den Juli nicht. Und ich würde einfach aus jedem Monat eine Sache rauspicken. Ach, schön. Sollen wir dazu noch einen spontanen Abbinder machen? So. Das Jahr im Schaumbad. Mit dem Schaumbad. Präsentiert von Peter. Vom Schaumbad. Im Schaumbad. Kommentiert von Jean-Paul. Vom Schaumbad. Schaumbad. Okay. Sehr gut. Also ich würde eine Sache, also im April 21 haben wir, ist Prinz Philipp und DMX gestorben. Darüber haben wir gesprochen. Da haben wir drüber gesprochen, ja. Der große Rapper Prinz Philipp und der große König DMX. Wir hatten gute Verwechslungsjokes, ich erinnere mich. Oh, waren wir witzig. Ja. Hat auch sonst keinen Podcast. Hört rein, die Folge vom April. Juni. Moment, was nehmen wir da? Da haben wir drüber gesprochen. Sag mal, gesprochen. Der Mai fehlt scheinbar auch, oder? Ach, Mai, Entschuldigung, Mai. Jetzt kommt der Mai. Okay. Im Mai haben wir drüber gesprochen, dass ich dir einen Handjob gebe. Ist witzig. Wieso? Ja, aber... Handjob ist ein Applaus. Ja. Wir waren voll witzig 2021. Ja, scheinbar, ja. Da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Ich kann auch noch Besseres dir geben. Also wir haben über humorloseste Berufsgruppen. Kannst du dich erinnern, was die humorloseste Berufsgruppe Deutschlands ist? Laut Schaumbad Mai 21? Nee, wir hatten wahrscheinlich große drei da draus und ich habe keine Ahnung, welche drei Berufsgruppen. Mir fällt es waren Schwimmbadkassiererinnen. Ah ja, doch, ja. Stimmt, da war dein Platz 1, aber den teile ich auch als humorloseste Berufsgruppe. Also damit hast du eigentlich den Vogel abgeschossen, ja. Genau, im Juni. Apropos, kurz den Vogel abgeschossen, auch ein ganz komisches Sprichwort, oder? Ja, das ist halt ein guter Treffer. Also ist nicht leicht, einen Vogel abzuschießen. Ja. Ich habe da, habe ich ein Sprichwort, das würde ich gerne noch mit dir durchsprechen, sezieren, nach der Pause, nach dem Abbinder. Okay. Aber jetzt gehen wir mal schön noch das Jahr durch. Hier, wir sind jetzt im Juni. Im Juni haben wir Grapefruit mit Sojasauce getrunken. Hast du Grapefruit mit Sojasauce getrunken? Hast damit aber den, jetzt erinnere ich mich, den Sommertrink 2021 kreiert. Der hat sich hier in Stuttgart durchgesetzt. Auf einmal war der in jeder Bar zu haben. Ja. Damals war die Gastro noch offen. So richtig. Ich habe das tatsächlich wirklich danach dann. Also davor habe ich gelogen. Du hast in der Folge gelogen. Ja. Du hast es aber danach getrunken. Danach gibt es auch ein Video davon. Ja. Würde ich mal bei OnlyFans posten. Für einen Huni. Für einen Huni, okay. Cool. Ja. Schmeckt widerlich und geil. Genau, das war der Juni. Der Juli fehlt aus irgendeinem Grund. Gehen wir direkt. Vielleicht ist der Monat dieses Jahr ausgefallen. Ich könnte mir alles vorstellen. In den August. Da haben wir über die Metzgerei Theodor W. Adorno gesprochen. Die Albrecht-Dürer-Kfz-Werkstatt. Genau, die Malerei Jürgen Habermas. Ja. Heizungsinstalleur Pablo Picasso. Ja, stimmt. Bessere Namen für Handwerksbetriebe. Genau. Ja, fand ich auch gut. Und dann steht hier noch, Teller sind keine Arschlöcher. Okay. Wir zucken nur mit den Schultern. Gehen wir in den September. Im September habe ich das erste Mal einen Trockner benutzt. Wow, hatten wir ein langweiliges Jahr. Ja. Holy shit. Deswegen hat 2021 gar keinen Jahresrückblick eigentlich verdient. Nee. Aber selbstreferenziell ist er gut. Ich bin stolz auf dich. Auch heute noch. Danke, danke. Du bist der Flusensieb unter den Podcastern. Es ist nützlich. Nützlich. Ich bin nützlich. Nützlich. Wie ein Flusensieb. Ich finde auch noch eine kleine Vorgabe für 2022. Wenn man Sachen sagt, muss man immer ein Aber dahinter setzen. Ich wollte gerade auch wieder sagen, du bist halt Flusensieb unter den Podcastern. Nützlich. Und dann hatte ich diesen Reflex. Aber, und dann irgendwann Beleidigendes noch zu sagen. Ah, und dieses Aber. Wir sollten das Aber einfach weglassen. Das macht die Welt viel klarer. Auch. Ich bin kein Rassist. Genau. Also ich bin ja wirklich kein Sexist. Siehst du, die Welt wird viel besser. Dann musst du halt konsequent Rassist sein. Dann gibt es keine Rassisten mehr, keine Sexisten mehr. Ja. Perfekt. Keiner erzählt dir, der auch ein paar ausländische Freunde hat, aber die sind okay. Weißt du, aber die sind okay. Das hast du gerade aber gesagt. Ja, ich wollte, dieses Jahr darfst du genau. Und dann bleibt nur noch der Satz stehen, ich habe ja auch ausländische Freunde. Aber... dieses Jahr dürfen wir es noch. Ja, genau. Aber ihr alle, für 2022, lasst dieses Aber weg. Man braucht keinen Nebensatz noch, der mit Aber beginnt. Ich habe ja nichts gegen Ausländer. Es ist befriedigend auch. Es ist befriedigend, gell? Aber es ist dann auch so ein... Jetzt habe ich gerade... Aber es ist dann... Ich habe wieder einen Satz mit Aber eingeleitet. Es ist dann auch so ein... Ich beweihräuchere mich selbst. Ich bin kein Sexist. Ich bin kein Rassist. Ja, diese Sätze, also das Gute ist ja, diese Sätze werden ja immer gesagt als Entschuldigung, um danach irgendwas Stereotypes Beleidigendes zu sagen. Ja. Wenn ich aber nur noch den ersten Teil des Satzes sagen kann, wird der Rassist auch nicht sagen, ich bin kein Rassist. Er wird einfach nur seine Fresse halten, weil er danach ja kein Aber sagt. Oder er würde einfach nur eine rassistische Äußerung raushauen. Ja, dann weiß man aber auch klarer, wo man dran ist. Ja, ist viel besser. Ja. Also, wenn ihr Rassisten seid, dann behauptet nicht vorher, ihr seid keine Rassisten. Genau. Ja, oder Sexisten oder was weiß ich. Man nennt das auch, glaube ich, den AfD-Move. Ja. Ja. Wenn du die einzeln fragst, sind die auch nie Rassisten oder Faschisten. Mm-mm. Okay, im Oktober 21 habe ich meine Schwiegereltern kennengelernt. Na stimmt, ja. Ich erinnere mich, in diesem lächerlichen Haus, wo man oben reingeht und dann 12 Stockwerke runterfällt. Ja, genau. Und du warst sehr betrunken. 16 Wohnzimmer hatte dieses Gebäude und keine Toilette. Stimmt, oder, du musstest immer in den Garten machen. Oder meine Partnerin oder mein Partner, ich kann mich an das Geschlecht dieser Person nicht mehr erinnern, hat einfach gesagt, mach einen Garten. Aber wahrscheinlich wollte er mich verarschen oder sie. Bist du mit der Person noch zusammen? It's complicated. Okay. Okay. Grüße! November 21. Ja. Was war hier los? Das ist gar nicht so lang her. Da hatten wir einen Gast. Da hatten wir einen Gast. Da hatten wir einen Gast. Da war Marvin da. Ah ja, genau. Stimmt. Ich erinnere mich. Der hat sehr viele Themen überschattet, sagen wir mal so. Genau. Im November 21 war Marvin da. Marvin ist ja ein netter Typ. Sehr gut. Du bist schon in 2022. Ich lebe 2022 heute schon. Hatten wir nicht auch mal gesagt, das Jahr des Abers wollten wir mal ausrufen? Als wir uns überlegt haben, Jahresmottos. Motten ist, glaube ich, der richtige Plural. Ja. Employee of the Moth. Ja. Hatten wir da nicht auch mal das Jahr des Abers? Kann sein. Klingelt irgendwas. Also nächstes Jahr ist keine das Gegenteil vom Jahr des Abers. Und natürlich auch immer egal, weil Peter hat die Dekade ausgerufen. Das ist jetzt das Jahrzehnt, das ist egal. Ja. Solange ihr nicht gegen den kategorischen Imperativ verstößt, ist alles egal. Kein Aber. Genau. So, November. Genau, da war, was haben wir denn? Also wir hatten, Julian Reichelt ist, hat seinen Beruf verloren. Ja. Im November. Dafür kann er aber gar nichts. Er hatte nochmal ein Interview in der Zeit gegeben. Ein sehr, sehr demütiger, dummer Mann. Ja, ja. Er konnte nichts dafür. Er hat auch sehr viele Abers, glaube ich, benutzt während des Interviews. Ja. Ich glaube auch, ja. Und im Dezember 21, das ist dieser Monat, haben wir über den neuen Bundeskanzler gesprochen. Oh ja. Helmut Kohl. Papa? Helmut Kohl ist jetzt Bundeskanzler, der Fanzler, wie wir ihn nennen. Fanzler, ja. Habe ich ihn Fanzler genannt? Weiß ich nicht mehr. Kann auch sein, dass du das Einer hast. Von uns. Genau, und wir haben darüber gesprochen, wie man Weihnachtskarten ordentlich entsorgt. Nämlich in Müll schmeißen, sobald ihr sie kriegt. Darüber haben wir geredet. Genau, und dann habe ich jetzt noch hier die Notizen von Dezember 21.2. Da sind wir jetzt. Genau, unsere Folge, die wir für euch machen, alle anderen Podcasts. Wir machen keine Sommerpause, wir machen keine Winterpause. Wir geben euch sogar immer zwischen den Jahren, weil ich noch mal einen sehr schönen Begriff finde, zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren. Geben wir euch immer eine besondere Folge. Ja. Dieses Jahr ist sie ein bisschen träge, glaube ich. Nein, wir sind richtig gut drauf. Oh, ich bin träge. Da muss man auch mal rauslassen. Richtig gut drauf. Ja. Einfach mal rauslassen, weißt du? Einfach sagen, ja, nee, 22, ich freue mich darauf auf Mai, wenn wir wieder cornern können. Bis dahin halten wir durch. Ja, aber schlechte Laune haben wir alle genug. Hier sind wir für die gute Laune zuständig. Ich bin doch kein Dienstleister hier. Ich bin Dienstleister. Ich verstehe mich als Dienstleister. Aber wir leisten nicht besonders gute Dienste. Dieses Jahr darfst du noch. Dieses Jahr darfst du noch. Genau. Also ich kann auch meine Notizen von Dezember 21.2 vorlesen. Dann hätten wir es durch und dann könnten wir Feierabend machen. Nee, finde ich auch. Also ich gebe den Leuten ja gerne was. Ich möchte nur ein bisschen meine, das ist ja gar keine schlechte Laune, sondern das ist eher so eine dumpfe Trägheit. Ich fühle mich dumpf. Ein wunderschönes Wort, dumpf. Ich fühle mich, wie das Ende des Jahres halt einfach so ist. Ja. Kannst du nochmal dumpf sagen? Dumpf. Ach, ich liebe dieses Wort. Ich werde öfter gefragt, was mein Lieblingswort ist. Jetzt in Zukunft werde ich mit dumpf antworten. Okay. Dumpf. Vorher hatte ich mal das Wort plündern, mochte ich ganz gerne. Das klingt irgendwie niedlich, obwohl es echt böse ist. Ja, ich find schön, wenn man so Worte hat oder auch Begriffe hat, die man ein Jahr lang gerne sagt. Ja. Ich hatte eine Zeit lang, also noch vor kurzem, gerne das Wort Schuspe. Aus dem Jiddischen entlehnt. Mensch, dafür braucht man aber Schuspe. Habe ich gerne verwendet, um Sachen zu kommentieren. Mir gar nicht aufgefallen. Habe ich auch gar nicht so viel im Podcast gemacht, aber ich habe mir vorgenommen, für 2022 werde ich häufiger mal, wenn ich einen bekomme, auch thematisieren und jedem erzählen, dass ich gerade einen Rappel bekommen habe. Oh, ein Rappel. Ja, finde ich auch ein sehr schönes Wort. Ist ein schönes Wort, ja. Ist auch. Und auch ein Rappel bekommen kann so vieles sein. Weißt du kannst Du kannst einen positiven Rappel bekommen. Oh, hier ist aber alles unordentlich. Und dann bekommst du den Aufräumen-Rappel. Dann fängst du an, alles aufzuräumen. Du kannst aber auch so einen sinnlosen Rappel bekommen, wo du vollkommen nervös wirst und aber nicht weißt, was du mit dir tun kannst. Oder aber du kriegst einen vollkommen irrationalen Ausraster und schreist irgendwen zusammen, der nur dieses letzte Tropfen war, fast zum Überlaufen, der fast zum Überlaufen gebracht hat. Das ist auch ein Rappel. Ja, oder wenn man auf einer französischen Autobahn fährt, dann kriegt man auch hin und wieder mal einen Rappel. Da kannst du den Rappel nehmen. Das ist doch Ausfahrt, oder? Nee, Rappel heißt sowas wie erinnere dich. Ah, ja, stimmt. Erinnere dich. Das steht Rappel, häufig da. 130. Ja. Ach, ich dachte mal, das heißt, in der Ausfahrt darf ich nur 130 fahren. Das heißt, so wie Sauf heißt Saufen und Rappel. Außer. Französische Schilder sind einfach geiler als deutsche. Also, ausgenommen heißt der Sauf. Ohne. Cool. Also, wir machen einen neuen Trend auch noch. Deutsche Touristen haben sonst immer ihre Schilder fotografiert. Saufbus. Eure neuen. Schickt uns eure liebsten Fotos auf Krammy und TikTok und so weiter. Verlinkt uns. Macht Schilder auf der Autobahn mit Rappelschildern, bitte. Fotos. Oh ja. Siehst du, wie leer ich bin am Ende? Ja, ich einfach einen Flensburger getrunken. Durchgelutscht. Es gibt natürlich auch andere Biere. Ich will auch mal so tun, als wären wir ein relevanter Werbe. Es gibt auch andere Biere, so wie Freixenet. Freixenet. Ja, Ausrufezeichen. Und Moskowskaja. Ja. Es gab früher tatsächlich von Ja auch ein Bier. Da stand einfach nur eine weiße Dose und da stand schwarz gedruckt. Die hatten Cola, Limo und Bier in weißen Dosen mit einfach nur einem schwarzen Aufdruck. Da stand einfach nur eine weiße Dose und da stand Bier drauf. Ähnlich wie so eine Dharma-Initiative-Dose. Das ist ja der Hammer. Von Lost sah die aus. Und dann auch Ja, Ausrufezeichen noch? Ja, aber ganz klein nur. Also hauptsächlich bestand die Dose aus einer weißen Dose, wo schwarz Bier drauf stand. Das ist ja groß. Wenn das wahr ist, dann muss ich das gibt es nicht mehr. Mir besorgen. Es gibt sicher irgendwo. Ja, das ist aber dann seit 20 Jahren abgelaufen. Damals gab es noch den Sparmarkt in meiner Heimatstadt. Oh, ja, Spar. Ja. Das waren noch Zeiten. Gibt es in jedem anderen Land noch, außer in Deutschland? Stimmt. Oder? Also in Europa zumindest sieht man überall Spars. In Italien, in Österreich. Spanien. Frankreich bin ich mir unsicher. Spankreich? Ja, bin ich mir unsicher. Da heißen die Läden ja auch viel schicker insgesamt. Bonjour. Leclerc. Das ist ein Name. Marché. Nee, der heißt einfach nur Match, glaube ich. Aber ist egal. Ich nenne ihn gerne Marché. Frankreich. Oder Match. Oh, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben ein ganzes Jahr nicht im Ausland. Kann das sein? Ich glaube, 2021 habe ich die Bundesrepublik Deutschland nie verlassen. Ach, okay. Glaube ich, oder? Ich schon. Ich war in weit entfernten Ländern. In Arabien. Frankreich. Und zwar auch nur im Elsass. Sogar in dem Frankreich, wo fast noch jeder Deutsch spricht. Ah, und 400 Meter zur deutschen Grenze war. Ja. Ja. Und dann war ich aber tatsächlich noch in den Niederlanden. Ja. Heimlich Bong rauchen, oder? Ja, gibt's doch zu. Lustigerweise in ausgerechnet der Stadt, wo ich dann nochmals hätte tun können, wenn ich von dem Zeug nicht paranoid würde. Und deswegen der Tour. Aber ich war in Maastricht in einem Ferienhaus. Ah, ja. Und Maastricht ist eine der wenigen Städte in Holland, die verkaufen das nur an Einheimische. Da brauchst du eine Karte für auch. Okay. Die haben so eine Karte extra, so eine Einheimischenkarte, weil da zu viele. Ich dachte, das ist überall in den Niederlanden so. Nee, das ist nicht in jeder Stadt, glaube ich, so. Okay. Sondern nur in den problematischen Städten, wo früher immer alle deutschen Touristen hin sind. Und Maastricht ist halt die nächste größere Stadt zu Köln. Diesem ganzen Gedöns, was um Köln drumherum liegt. Weil da ist ja jede Stadt nicht so weit von Deutschland. Ja, aber der ist schon eine sehr nahe Stadt. Und ich glaube, die hatten ein Problem mit Deutschen. Okay. Also die haben alle Kekse da weggegessen, soweit ich weiß. Also nicht die Haschkekse, sondern die anderen Kekse. Die anderen. Und die braucht man. Wenn man breit ist, brauchst du auf jeden Fall Süßigkeiten. Genau, und dann hatten die Einheimischen, also Gras war, glaube ich, gar nicht das Problem, sondern danach nirgendwo Süßkram in der Stadt gab. Auch das komplette Schokomehl weggesoffen. Ja, und da darf man nochmals an die einheimischen Kiffer denken. Denk mal an die Kinder. Wer denkt denn an die Kinder? Genau. Die wollen ja auch mal Süßkram. Die wollen feiern Süßkram, die denn bitte? Ohne zu kiffen. Einen Kindergeburtstag. Kinder sind total komisch, die konsumieren Süßigkeiten, ohne vorher gekifft zu haben. Verrückt, ja. Ja. Das ist total die Verschwendung von Süßigkeiten. Ist mir mal aufgefallen. Ja, ich denke noch drüber nach. Ich ja. glaube, du hast recht. Ja. Aber wieso dann diese Maßnahmen in Maastricht? Wegen Maßnahmentricht. Ach so, ja. Da sind sie auf den Trichter gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also, du hast mit Maßnahmentricht. Ja. Wir machen einen kurzen Break. Wir brauchen jetzt eine Pause. Nicht wir, sondern wir. Ihr merkt schon, wir sind nach einer halben Stunde zwischen den Jahren. Die Stimmung ist geil. Wir kommen immer besser drauf. Hört unseren leeren Köpfen weiter zu, denn wie ihr wisst, in dem zweiten Ding sind wir immer besser und gar nicht selbstreferenziell. Das machen wir immer nur im ersten Block, über uns selbst reden. Genau. Ja. Und wir machen jetzt Pause. Du gehst aufs Sofa, ich gehe aufs Klo. Ich gehe auf Kopfstand, mache ich jetzt. Mhm. Ich wollte jetzt Yoga mal für mich entdecken. Okay. Damit ich auch eine Verbindung zu diesen ganzen Freiheitskämpfern auf der Straße habe. Die sind ja auch aus dem ESO-Milieu manchmal. Die sind grundsätzlich aus dem Yoga-Milieu. Also man findet alle ein paar da. Und dann hätte ich was mit denen zu reden. Dann habe ich wenigstens eine Gemeinsamkeit, weil Nationalsozialismus und Rechtsextremismus finde ich jetzt nicht so verlockend. Damit bleiben mir eigentlich nur noch die Anthroposophen und die Yoga-Leute. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich Yoga, damit ich wenigstens eine Schnittmenge mit den Leuten habe, damit man mal, wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist, nochmal so einen Anknüpfungspunkt hat. Und vielleicht können wir die dann wieder in der Gesellschaft integrieren. Genau, die wenn Yoga-Nazis. Ich weiß, wie die sterbende Katze zum Beispiel geht, dass ich ihnen einfach die Hand reichen kann. In dem Fall die Tatze reichen kann. Ja. Es ist eine wunderschöne Aussichten für die Zukunft. Damit entlassen wir euch in diese wohlverdiente Pause. Ich habe ja nichts gegen Yoga. Aber. Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat das denn gesagt? Das hat er nicht wirklich gesagt. Hat er das wirklich gesagt? Er hat das wirklich gesagt. Ich hab das nicht gesagt. Wieso sollte ich das gesagt haben, dass ich nicht gesagt habe? Was hat denn? Wer hat's gesagt? Wo wart ihr, Silvester? Silvester war noch gar nicht. Ach so. Wir haben nur 5 Minuten Pause gemacht. Ah ja, stimmt. Ja. Auch Weltpremiere, ich war es erstmal scheißen in der Pause. Ja, stimmt. Ja. Aber. Nee, Stuhlgang ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ich finde gut, dass du getan hast. Genau, wer hat sich das überlegt auch, dass es was Peinliches, Unangenehmes, was Geheimes ist? Scheißen, pissen. Ich weiß nicht, wer sich da überlegt hat. Obwohl, also ich bin da zwiegespalten. Also drüber reden, vollkommen okay, sollte man auch tun. Dabei, also ich bin da auch gerne im privaten Raum. Aber auch mal Leute mitnehmen, einfach mal, hey. Guck mir in die Augen, Ich kenne Leute, die machen das gerne zu zweit. Okay, finde ich komisch. Ich lese gerne dabei und beim Lesen wird man ja eh ungern gestört. Deswegen. Ja, okay. Ja. Oh, ich wünschte, ich könnte lesen. Irgendwann schaffen wir das auch noch. Lesen lernen? Ja, also du. Ja. Wir machen ja schon privat. Kann ich das hier so erzählen? Ja, kannst du. Okay. Komm, erzähl. Komm, hau raus. Ich gebe dem Peter ein bisschen Lesenachhilfe. Ja, aber das ist nichts Peinliches. Genau wie Kacken und genau, in der Öffentlichkeit furzen. Ich finde, wir müssen da offener werden. Wir sollten offener werden. Mit allem. Gegenüber Analphabeten? Nee, gegenüber allem. Gegenüber allem? Allem. Außer Yoga-Nazis. Ja, die nicht. Die nicht. Yoga, und, Yoga-Leute, okay. Nazis, okay. Aber Yoga-Nazis. Ja, Nazis, okay. Nazis, sag mal. Die brüllen dann wieder auf der Buchmesse, wo wart ihr Silvester? Finde ich noch immer die bescheuertste. Also die Rechten haben schon viel dummes Zeug gemacht. Aber ein Haufen Rechtsextremer das, auf der Frankfurter Buchmesse. Das schießt den Vogel oder war ab. Die Leipziger? Nee, war die Frankfurter. Die dann einfach irgendwann im Oktober schreien, wo wart ihr Silvester und damit Bezug nehmen auf einen Vorfall in Köln, der 10 Monate vorher war, in Frankfurt, ist so. Wen haben die damit angesprochen? Wer war denn wo an Silvester? Ja, ich? Genau. Warum habe ich es nicht verhindert? Ihr. Ich glaub, mit ihr meint auch mich. Uns alle, ja. Er meint nur mich. Wahrscheinlich, ja, aber das waren ja mehrere auch. Nee, er meint nur mich, das königliche ihr. Okay. Und er macht mir einen Vorwurf, dass ich da nicht eingegriffen habe. Ja, und siehst du, ich mache dir einen Vorwurf, dass du nicht bei der Buchmesse eingegriffen hast, als Rechtsextremer einfach die ganze Zeit geschrieben dich angeschrien haben. Da hättest du dich mal wehren müssen. Ja, ich habe das erst irgendwie am übernächsten Tag in den Tagesthemen gesehen. Also. Da ruft mal Marietta Slomka mal kurz an und sagt... Ich habe bis heute erst in den Tagesthemen... Marietta Slomka ist ZDF, heute Journal. Ja, ich glaube auch. Aber lustige... Karin Mignoska an. Lustige Dings, ich gucke ganz gerne mal Tagesthemen auf YouTube am nächsten Tag. Das, weil das irgendwie in meinem Feed landet. Und dann klicke ich da drauf und dann, also die Tagesthemen von gestern, 22 Uhr, gucke ich mir am nächsten Morgen um 9 an. Okay. Und spiele dabei Call of Duty. Hat sich mal so eingebürgert in letzter Zeit. Und heute habe ich das auch gemacht und habe wirklich erst ganz am Ende gemerkt, dass das vom 15. Juni war, diese Tagesthemenfolge. Es war eine ganz normale Nachrichten. Also die hätten... Also wirklich komplett austauschbar. Irgendwie Joe Biden war in Brüssel zu Besuch und... Ja, aber da hättest du es merken Corona müssen, weil war Joe Biden war gestern in Brüssel. Da hättest du es merken müssen. Das wissen Leute, was hast du denn heute mit dem Mikro? Das ist ja schlimm. Das ist wackelig heute. Ja. Gebe ich dir recht. Habe ich wirklich nicht gemerkt. Am Ende kam dann irgendwann ein Sport, kommt dann am Schluss. Und dann irgendwie, Deutschland spielt heute gegen England in der Europameisterschaft. Und dann hast du gedacht, Moment. Ist schon wieder Europameisterschaft? Ist die EM in Katar? Soweit kommt es wahrscheinlich irgendwann. Europameisterschaft in Katar. In Katar, ja, weil da halt einfach mehr Geld fließt. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass die UEFA mal diskutiert hat, die Europameisterschaft in Asien zu machen, weil da ja sehr viele solvente Leute sind. Macht doch das wäre jetzt eine komische Vermutung zu sagen, im Sport spielt Geld eine größere Rolle als Vernunft und Menschenrechte. Ja, das ist eine steile These, aber wenn ich mir Sepp Blatter so anschaue oder hier, wie heißt der, Infantino oder so, diese ganzen komischen Funktionäre oder auch unseren Freund vom IOC, Bach. Dirk Bach, Gott hab ihn zurück. Nee, dieser andere Bach. Nicht der Lustige. Ich mochte Dirk Bach. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, der Präsident vom IOC. Was sind die? Das sind sehr... Viele große Bäche. Achtung, Fremdwort, das sind sehr integre Menschen. Ich glaube, denen geht es nicht um die Kohle, sondern darum, eine globale, faire Gesellschaft hinzubekommen, wo der Sport fair läuft, ohne jegliche finanzielle Interessen oder auch Machtkalkül. Sport ist nur zum Völkerverbinden da, nicht zum Geldverdienen. Genau. Zitat Josef Goebbels, 1935. Oder wann war da Olympia? Keine Ahnung. Egal. 36 war. Wahrscheinlich hat er den gleichen Sulz geredet, den heute auch so manche Leute reden. Olympia ist immer ein Jahr, in dem man durch vier teilen kann. Ist das so? Ja. Von 2000 angefangen? Weil da weiß man, 2000 kann man durch vier teilen. Da bin ich mir sehr sicher. 2004, 2008, 2016, könnte hinkommen. Kommt hin. 2020 wären welche gewesen, wenn nicht dieser Virus gewesen wäre. Deswegen waren die ein bisschen zu spät. Ja, und ja. Die waren ja dieses Jahr auch. War dieses Jahr Olympia? Ich glaube schon, ja. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, nächstes Jahr ist in Peking und... Nee, das sind die Winterolympiade. Ach, Winter, komm. Und die ist ja immer im Winter darauf folgend. Die ist immer an einem ungeraden Jahr dann. Nee. Die ist immer in den anderen zwei. Also es sind immer gerade Jahre. Ach, siehst du mal. Und deswegen ist die aber trotzdem jetzt Anfang 22, weil ja die Olympischen Spiele 20 hätten sein sollen. Da war dieser Virus und dann hat Japan ein Jahr später gesagt, mach mal. Aber die haben's. War dieses Jahr echt Olympia? Dieses Jahr war Olympia. Schreibt uns in die Kommis, falls dem nicht der Fall ist. Stimmt, das war ja Tokio, hieß ja. Und genau. Haben sie es gemacht jetzt? Ich glaube, die haben das gemacht. Ich war gar nichts davon mitgekriegt. Ja, ich habe ja täglich den Medaillenspiegel gecheckt. Stimmt, ja, früher war der immer so eingeblendet. Überall eigentlich. Also, genau. Ja. Also auf allen Nachrichtenseiten, auf denen man runtergescrollt ist, war dann. War ein Medaillenspiegel. Sowjetunion, 400 Medaillen. Deutsche Demokratische Republik, 600 Medaillen, Bundesrepublik, 4 Vereinigte Staaten von Nordamerika. 3. Ah, ich sehe schon, du bist auch ein Fan des Medaillenspiegels. Ja. Hauptsache, die westliche Welt hat mehr Medaillen als diese Kommunistenschweine aus... Das ist eine meiner Lieblings-Simpsons-Folgen, wo Krusty Burger immer einen kostenlosen Burger rausgibt, wenn die USA eine Goldmedaille gewinnen. Und dann kalkuliert aber Krusty und sein Team nur bei Sportarten, wo die UdSSR traditionell Gold gewinnt. Und dann gibt es aber einen Boykott der UdSSR, woraufhin die Amis immer die Goldmedaille gewinnen. Und Krusty Burger muss immer Burger rausgeben und treibt ihn fast in den Ruin. Da wird sehr viel USA skandiert. Oh ja, ja. Oh ja. USA, USA. Ja, schön. Beste genau. Skandierung. Also es gibt keine drei Buchstaben, die man so schön skandieren kann wie USA, oder? FDP. Nee. Name. BRD. Nee. Nee. DDR. GDR? DDR. DDR. USA. Nee, muss schon USA sein. Hast du noch Sachen dabei? Ich hab noch ein bisschen was dabei. Ja, dann bring mal was mit. Ich habe eine gute Sache, die ich einfach nur mitteilen möchte. Oh, endlich mal was Gutes, ja. Ich habe seit ein paar Tagen wieder Zed im Kopf. Und zwar lief während der Weihnachtstage auf Kabel 1 oder einem anderen Sender Police Academy 7 bis 1. Und ich sage das bewusst 7 bis 1, weil die haben morgens mit 7 angefangen und bis 1 in die Nacht. Die haben einfach alle Police Academy rückwärts gezeigt. Warum auch immer. Einfach nur, weil die ersten schon besser sind. Wahrscheinlich haben sie deswegen gemacht. Ich habe aber durch Zufall manchmal so ein bisschen reingeschaltet und habe sehr häufig Zed gesehen, mich sehr gefreut und musste auch an dich viel denken, an Weihnachten dadurch. Und am zweiten Weihnachtstag habe ich dann zufällig morgens auch nochmal angemacht. Da haben sie die Teile 4 bis 1 dann nochmal in verschiedener Reihenfolge gezeigt, sodass ich nochmal die besten Zed-Szenen tatsächlich auch sehen konnte. Und zwar, wo er noch in Teil 2 krimineller ist und sie den Supermarkt ausräumen. Oh ja. Heute ist verkaufsoffener Sonntag. Schnappt euch, was ihr wollt. Nee, langer Samstag. Langer Samstag oder so, ja. Das Konzept des langen Samstags gab es früher. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Kann ich mich daran erinnern. Konnte man bis 19 Uhr einkaufen oder so. Ja, jeden vierten Samstag im Monat. Ja, Wahnsinn. Sonst war wirklich alles um 1 immer dicht samstags. Ja. Um 1 Uhr, muss man sich mal vorstellen. Um 13 Uhr, ja. PM. Ja. In manchen Großstädten würden Twents verhungern, wenn das heute noch so wäre. Auch Supermärkte haben so früh zugemacht? Supermärkte haben so früh zugemacht, ja. Holy shit. Die haben aber auch unter aber, der Woche... Beim langen Samstag ging es nur bis 16 Uhr dann. Also wahrscheinlich, zumindest in der kleinen Stadt, wahrscheinlich, wäre ich aufgewacht, ja. Aufgewacht. Und dann muss ich mir mal vorstellen, die meisten Leute, also wann haben die Menschen eingekauft? Das stelle ich mir noch immer als Frage. Weil die Supermärkte hatten doch nur bis 5 oder 6 auf. Bis 6 war so. Bis 6. Okay, dann normal. Sind alle um 5 Uhr, weil um 5 Uhr hat man ja auch den Stift fallen lassen. Naja, du musst, früher war das so, dass eine der Ehepartner oder Partnerin nicht gearbeitet hat. Da musst du ganz so sexistisch 1000% sein. 1000% der Fällen die Frau. Da musst du ganz so vorsichtig sein, kein Sexist zu sein, sondern ja, es gab noch das Konzept der Hausfrau, ja. Genau, stimmt. Und das gab es bis 2024, glaube ich. Nee, also es war ja früher so. Und da hat dann halt die Frau eingekauft. Ah, während der Mann I see. Autos gebaut hat oder Autos, Straße Autos gekehrt zusammengeschraubt, hat. Männersachen gemacht hat. Männersachen. Männersachen. Genau. Zeug halt. Handwerkszeug. Ja. Verschwitzt und stinkend. Ja. Und sich über Bildzeitung gelesen in der Mittagspause und so. Ja. So war das früher. Ist ja heute gar nicht mehr so. Ist ja gar nicht mehr so. Außer im Haushalt von Friedrich Merz. Ja, bei dem. Wahrscheinlich. Der kommt ja auch verschwitzt von, ich glaube auch, vom geilen Politikmachen zurück. Friedrich Merz arbeitet die ganze Woche hart und erwartet dann auch, dass das Essen warm auf seinem Tisch steht, ohne dass er was dafür macht. Er muss den Tisch nie decken. Also ich glaube, und die Wette ist relativ einfach, Friedrich Merz macht nichts im Haushalt. Ja, glaubst du... Also entweder hat er Bedienstete dafür oder er zwingt seine Frau. Ja, gute Frage. Ich stelle mir das gerade vor, Tischdecken. Das macht er vielleicht gerade noch so. Ja, aber... Fritz, leg mal bitte Messer und Gabeln rum. Aber das macht er tatsächlich wahrscheinlich so gönnerhaft. Aber nur wenn... Also er betont dreimal, Schatz, ich deck da mal den Tisch. Weißt du, macht das so leicht ironisch dann auch. So... Hoho, jetzt habe ich aber auch mal mitgeholfen im Haushalt, aber ganz so, nee, ironisch ist der falsche Begriff, er macht er gönnerhaft, weil er dann wirklich denkt, jetzt habe ich meiner Frau aber mal geholfen. und denkt sich aber zeitgleich, oh, Tischdecken ist aber gar keine große Arbeit. Und sieht die ganzen Arbeiten vorher kochen und auch danach wieder abräumen, sieht er gar nicht. Vielleicht trägt er auch mal so einen beschmutzten Teller von seinen Kaviarmuscheln. Ja, das ist immer wieder in die Küche. Ich denk, ich trage da mal in die Küche. Ich denke, stelle das irgendwo auf die Spüle. An meine Kindheit, an meine und meine Herkunft, an mein Elternhaus. Da dachte ich auch mal, ja, ich habe ja Tisch gedeckt. Ich habe Messer und Gabel getan. Ich muss heute nichts mehr machen. Ja. Und wenn es dann ums Abdecken geht, muss es irgendjemand anders machen, weil ich habe ja gedeckt. Okay. Und andersrum auch. Wenn ich nicht gedeckt habe, habe ich auch abgedeckt. Ich glaube, abdecken ist der falsche Begriff. Doch. Decken und abräumen. Abräumen. Weil abdecken ist, wenn du den Stier hinten auf eine Kuh drauf schiebst, zum Beispiel. Das ist abdecken. Jetzt du wieder mit deinem Schweinkram. Ja, es ist einfach. Die Leute wissen es ja nicht. Du bist ja erst 14 Jahre alt und du denkst immer nur an Sex mit Tieren. Nein, aber dieser Begriff abdecken kommt aus der Tierbefruchtung. Ja, okay, dann abräumen. So. So. So. So. Aber abräumen ist halt auch ein Witz. Also man trägt seinen dreckigen Teller und stellt ihn in der Küche in die Nähe der Spülmaschine. Ja. Und dann geht man wieder, was weiß ich, Lego spielen. Call of Duty. Call of Duty spielen oder was weiß ich. Und eigentlich, also man hat zwar 4 Sekunden gearbeitet, aber die nächsten 40 Minuten muss noch die Köchin, Mutter arbeiten, während der Rest wieder Call of Duty spielt. Es sei denn, man hat Friedrich Merz Frau zu Besuch, die macht er dann automatisch. Ja, ich meine jetzt im familiären Umfeld. Ach so, ja. Keine Gäste, keine. Ach so, nee, bei uns war Friedrich Merz Frau war sehr häufig bei uns zu Hause. Also war so ein Familienmitglied bei euch. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber du weißt ja, wie er im Bundestag zum Vergewaltigungsparagraf in der Ehe gestimmt hat. Ich möchte da, das wäre alles justiziabel, ich möchte da keine Vermutung anstellen. Ich sag nur, wie er abgestimmt hat. Zusammen mit Erika Steinbach. Das erklärt, warum. Der neue CDU-Vorsitzende. Hallo. Erklärt, warum seine Ehefrau viel bei anderen Leuten dann zu Hause war. Nur eine Beobachtung, keine Vermutung. Ja, das, ich sehe da eine klare Korrelation, keine Kausalität. Der neue CDU-Vorsitzende. Herzlichen Glückwunsch, CDU. Mm. Super, habt ihr super gemacht. Ja. Super. Haben wir uns da nicht letzte Folge schon drüber lustig gemacht, dass aber, jeder Witz darüber schon gemacht wurde? Ja, aber super. Ja. Großartig, großartig. Es geht voran. Ihr steht für Progression. Herzlichen Glückwunsch. Also von uns beiden Söhnen von Helmut Kohl, wir sind stolz auf euch. Ja. Wir freuen uns auf 16 Jahre Bundeskanzler Friedrich Merz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich glaub, dann, say, can you see? Ich glaube wirklich, wenn Friedrich Merz 16 Jahre Kanzler wäre, dann sieht die BRD irgendwann so aus, wie man sich die DDR vorstellt. Da ist ja auch ganz viel Farbe weg. Also auch, da wird ja heute noch beschrieben, wenn man die DDR gefahren ist, dann wirkt da alles schwarz-weiß, obwohl da Natur war. Mm. Ich glaube, wenn Friedrich Merz 16 Jahre Kanzler wäre, würde auch die BRD und die ehemalige DDR, also die Gesamt-BRD, die heutige, würde einfach nur noch schwarz-weiß aussehen. Vielleicht ein bisschen mehr Coca-Cola-Werbung. Mit bunter Werbung, ja. Ja. Stimmt. So wie in dem Film They Live, wo der Typ diese Brille hat. Heute ein guter Film für Verschwörungstheoretiker. Nee, kenn ich nicht. Na egal, so ein Carpenter-Film. Ja, der findet ja eine Sonnenbrille und dann sieht er immer, dass die Aliens nämlich die Welt übernommen haben. Und wenn er die Sonnenbrille anzieht, dann sieht er nämlich hinter den Werbebotschaften steht dann einfach immer nur Consume, Obey. Und so weiter. Da stehen einfach ganz billige Botschaften. Okay, Menschen werden die ganze Zeit manipuliert. Und so würde Friedrich Merz einfach überall Werbebotschaften aufstellen, aber ohne versteckte Nachrichten. Aber das wäre das Einzige, was bunt leuchten würde in dieser ganzen Schwarz-Weiß-Welt. Ja. Genau. Also das darf, kann man ihm nicht vorwerfen, dass er eine komplette DDR-Welt macht. Ja. Weil wir brauchen ein bisschen Kapitalismus, brauchen wir schon noch. Für diese Welt. Ja. Ja. Gutes Ding, dieser Kapitalismus. Ja, der bringt uns noch ganz weit. Ich glaube auch. Was denkst du, wann wir kein Trinkwasser mehr haben? 2030, 40, 50? Da müsste man mal bei Coca-Cola oder Nestlé anrufen. Stimmt, wir können Cola trinken. Nee, die wissen das schon. Wie viel leckerer. Die wissen das schon. Wissen die schon? Ja. Jetzt müsste man doch irgendwie ausrechnen können, oder? Wann es kein Trinkwasser mehr gibt, wenn wir so weiterleben wie jetzt. Also ich kenne aus diesen ganzen Filmen von Schiffbrüchigen. Ich meine, viele Leute haben ja schon kein Trinkwasser mehr. Aus Filmen von Schiffbrüchigen kenne ich einen super Trick, wie du mit zwei Flaschen, PET-Flaschen, unter anderem vom Coca-Cola-Konzern, kannst du Salzwasser wieder zu Trinkwasser machen mit so Kondensation. Wenn du das richtig bastelst, dann müssen wir die wieder auf die Balkone stellen. Gut, du brauchst das halt im sehr großen Stil für 8 Milliarden Leute. Also nee. Derzeit haben, glaube ich, 2 Milliarden kein ordentliches Trinkwasser, 6 Milliarden to go. Ja, ich sage ja nicht, dass das die Lösung für die Menschheit ist, sondern nur, falls du mal Durst bekommst. Nee, ich habe ja noch Trinkwasser. Okay, du hast noch Trinkwasser. Ja. Nee, dann für die Zukunft, weißt du? Ja. Ja. Das ist einer meiner Lieblingswitze aus dem Film Top Secret von den Zucker-Brüdern, die auch später nackte Kanone. Aber den nennst du den ganzen Tag Filme, die ich nicht kenne. Das ist der beste Film, den es überhaupt gibt, aber egal. Der beste Film, den ich nicht kenne. Auf jeden Fall gibt es da einen Professor, der von dem Unrechtsregime auch gefangen gehalten wird. Ich versuche nichts zu spoilern, du guckst den Film einfach bald. Und dann gibt es den Rock'n'Roll-Star aus den USA, der in die Kartoffelkooperative auch langsam kommt, in eine Widerstandsbewegung. Aber egal, er landet im Gefängnis und trifft diesen Professor und der hat einen Magneten erfunden, womit man das Salz aus dem Salzwasser rausziehen kann. Mhm, mit Magnet, das ist schlau. Und dann sagt er nämlich zu Nick Rivers, wissen Sie, was das für die Menschheit bedeuten würde? Und dann sagt Nick Rivers, eine ganze Menge Salz. Daran muss ich jetzt denken. Ist besser, wenn man den Film sieht. Ja, der Film ja, ist super. Ja. Ich habe ihn erwartet, tatsächlich. Ja, aber der Film ist super. Ich wusste, was ist, ist der Vorgänger von Nackte Kanone und so weiter? Noch viel früher. Also die haben davor noch die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug gemacht, im Raumschiff. Und noch davor war Top Secret. Okay, aber es geht so in die Richtung. Es geht noch das, sozusagen das Debütalbum, wo der Slapstick... Die Slapstick-Quote so hoch ist, dass man sie gar nicht mehr verkraften kann. Da passiert so viel. Okay, aber der ist ja dann wirklich sehr alt, oder? Der ist sehr alt, ja. 70er schon fast. Anfang 80er, würde ich sagen. Okay. Ja. Weil hier diese Flugzeug und Raumschiff, das ist ja wirklich auch früher 80er. Ja, das ist auch früher 80er. Die waren dann auch sehr produktiv, die Typen. Das sind zwei Brüder. Die haben danach auch Matrix gemacht und wurden zu zwei Schwestern. Ah, okay, die. Nee, das sind nicht die gleichen, aber das waren auch zwei Brüder. Das wäre witzig. Ja. Sind aber nicht. Ist auch so, dass Brüder oder Schwestern Regisseure werden. Ja, wie kommt man da drauf? Entscheidet man das dann so? Ich weiß auch nicht. Also schreibst du auch gerne Drehbücher? Nee, Drehbücher machen sie ja gar nicht. Sie sind ja nur RegisseureInnen. Also die schreiben es. Also ich glaube, Matrix haben die auch geschrieben zum Beispiel. Stimmt, ja. Ja, das haben die sich ausgedacht. Ja, wahrscheinlich verschwitzt im Jugendzimmer so. So, müssen wir eine geile Story ausdenken. Wo drüber denn? Ah, da ist so eine Matrix und dann ist da Neo und der trifft hier Morpheus und zack, fertig. Also passiert schnell, wenn du... Ja, ich habe so ganz normaler Drehbuchschreibprozess von einem sehr erfolgreichen Milliardenfilm läuft so ab. Ja, ich glaube, ich habe auch so mal aus Versehen die String-Theorie mit 15 erfunden, hab sie dann aber wieder vergessen. Oh ja, oh, ja. Da habe ich auch schon, ich habe die wildesten Theorien schon in irgendwelchen also Freunde von mir berauscht auf irgendwelchen... Moment, wie rette ich das? Ich habe auch schon Sachen entwickelt. Du hast zum Beispiel... wieder vergessen. Weil wir heute uns auch so schön an unsere Folgen zurückerinnern. Wann wird Marihuana legal? Wann darf man darüber sprechen? Das weiß ich nicht. Okay. Entschuldigung, musst ich muss Christian Lindner anrufen. Ah ja. Ja. Aber du hast ja auch zum Beispiel Parkour erfunden. Ja, wie wir in Folge 2 des Schaumbades nachhören können. Folge 2? Da hast du nämlich relativ früh, vor 4,5 Jahren schon erzählt. Nur das Parcours damals Airlining hieß. Airlining? Ja. Habe ich übrigens auch mit dem Airlining-Erfinder, habe ich Weihnachten verbracht. Oh, schön. Wir haben so ein klassisches Exilanten-Weihnachten gefeiert, aus dieser Kleinstadt, aus der ich komme. Und da haben wir drüber gesprochen. Wie ihr Airlining erfunden. Genau, hat. Und die wussten es alle noch. Also alle sind immer noch stinksauer, dass wir den Fame bei Galileo damals nicht abgekriegt haben, ja, sondern irgendwelche Franzosen. Jumbo Schreiner, der wieder ein fettes Schnitzel gibt. Jumbo Schreiner hat sich Schnitzel reingeorgelt und im nächsten Beitrag war dann irgendein Franzose, der klettern durch die Großstadt. Simapel. Aber Paku hat tatsächlich ein komischer deutscher. Nee, französisches. Försteraffen-Ding. Nee, jetzt ein Förster aus Deutschland, wohl angeblich. Förster? Ja, ja, von der Ostalb. Der gar kein Förster war. Egal. Geil, wir sind wie dieser alte Männer-Podcast. Ja, ja. Der so erfolgreich ist. Ey, komm, wir sind jetzt bei irgendwie 53 Minuten. Ach, geil. Ich kann mal auch. Ich hätte aber auch tatsächlich noch eine Sache, die ich gerne mit dir besprochen hätte. Ja, bitte. Ein Sprichwort wird mich ein bisschen. Kennst du diesen Moment, wo du das Sprichwort sagst und dann merkst du, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich glaube, ich hatte auch schon mal eins hier im Schaumbad, und zwar pünktlich wie die Feuerwehr. Ja, wo ist kompletter Schwachsinn, ja. Die kann ja gar nicht pünktlich sein, weil die kommt ja immer, wenn schon. Also, das haben wir seziert. Ja, das haben wir auseinandergefrickelt. Und dann bin ich drüber gestolpert über, ich habe geschlafen wie ein Baby. Kein Scheiß, habe ich erst vor 24 Stunden drüber nachgedacht. Hast du wirklich? Vielleicht 48 Stunden. Ja. Im Ernst? Also ich habe die Feiertage mit einem Baby verbracht. Okay. Und dachte, naja, also es schläft manchmal. Aber oft auch nicht. Genau. Und dann mal wieder ein bisschen. Und dann auch schon so 20 Mal am Tag schläft dieses Wesen. Aber es schläft nicht sonderlich gut. Und ja. Vor allem junge Eltern sind doch immer genervt, genau, weil Baby so, alle zwei Stunden aufwacht Stunden. Und rumschreit. Ja. Also wenn ich sage, ich habe geschlafen wie ein Baby, heißt das, ich bin in der Nacht 5-mal schreiend aufgewacht. Ist das ein erholsamer Schlaf? Und vollgeschissen. Und vollgeschissen. Also... Stimmt, ja. Ich habe darüber auch nachgedacht. Genau, ja. Über diesen Schlafen wie ein Baby macht gar keinen Sinn, weil ich habe wirklich sehr viel Zeit mit diesem, weiß nicht, irgendwie 2-3 Monate alt, hat schon viel geschlafen. Ja, viel aber geschlafen, auch viel aber auch, nicht. Ja. Und kommt das daher, dass man denkt, ach, Babys sind, bei denen rattert noch nichts im Kopf und deswegen habe ich unbesorgt geschlafen, aber trotzdem ist das einfach schief. Nein, die träumen viel von Nippeln. Das macht einen doch wahnsinnig, wenn die, ach, deswegen schreien die so viel. Stell dir mal vor, du musst die ganze Zeit nur an Nippel denken. Nippel, Nippel, Nippel, Nippel, Schläfst Nippel. Und träumst von Nippeln, dann machst du auf und willst sofort in und dann bist du noch eingekackt. Reale Nippel haben. Ja, und dann bist du bist voller Scheiße. Da würde ich auch weinen. Gott. Aber das Ding ist ja, sobald die dann aufwachen und weinen, kriegen sie meistens einen Nippel direkt, mitten ins Gesicht. Stimmt, ja. Immerhin, immerhin. Aber trotzdem, also dieses Sprichwort ist einfach total schief. Ja. Ja. Das ist mir noch aufgefallen. Aber es ist schön, dass du auch drüber nachgedacht hast. Ja, tatsächlich. Ja. Das ist ein bisschen auch, wenn wir noch eins machen wollen, aber das ist eher ein Ausruf, aber mein lieber Herr Gesangsverein macht mich auch jedes Mal fertig, wie kann denn ein Gesangsverein ein Herr sein? Ein Verein braucht ja nach deutschem Vereinsrecht mindestens 3 Mitglieder, ein Vorstand, ein Kassenwart, also Vereine brauchen doch Rollen und ich glaube, das ist auch die Mindestanzahl. Reicht 3. Das sind bestimmt mehr. Nee, sind wahrscheinlich muss ein Verein schon 14 haben. Ja, oder so. Betriebsrat kannst du ab 12 Mitarbeiterinnen gründen. Und ein Verein braucht, glaube ich, auch 14 Mitglieder oder so. Ja. Und damit, mein lieber Herr Gesangsverein ist Singular. Und nach deutschem Vereinsrecht kann dieser Herr Gesangsverein gar kein Herr Gesangsverein sein. Ja, das hat bestimmt irgendeine Herkunft, so wie. Nicht schön, aber selten. Ja, das mag sein, aber. Aber. Es mag sein, Punkt. Ja, mag sein, stimmt. Aber es gibt es nicht mehr. Doch, dieses Jahr ja aber schon. Aber wir dürfen noch ein paar Abers raushauen. Ja, so wie. Man kann sich dann. Sollen wir aber auch in einem verbieten? Also diese schwedische Popgruppe, die jetzt nur noch als Avatare auftritt. Aber hat ein neues Album rausgebracht 2021. Ja, aber die haben. Aber die wollen ja nicht mehr auf die Bühne und deswegen treten sie jetzt als junge Avatare auf. Was ist denn bitte für ein Schwachsinn? Macht Sinn. Damals waren die noch. Das ist diese oberflächliche Plastikwelt. Popmusik, ja, ja. Aber wieso stellen sich die alten Leute nicht? Also wenn sie keinen Bock auf Live-Auftritte weil haben. Weil sie jetzt nicht mehr geil sind. Die müssen doch fuckable sein. Fuckability. Also, ich richte meine lieben 4 Pop-FreundInnen in Schweden. Ich richte mich jetzt direkt an euch. Ich weiß, ihr hört das Schaumbad. Tun sie wirklich. Steht zu eurem Alter. Und geht einfach so auf die Bühne. Und wenn ihr keinen Bock mehr auf Bühne habt, dann lasst es einfach ganz bleiben. Weil euer Album hat sich jetzt wahrscheinlich schon 18 Millionen Mal verkauft weltweit. Also Kohle habt ihr genug gemacht, dann gebt euch doch nicht den Stress und da so ein paar. Aber, man sollte es denn, also kein Mensch will alte Leute sehen, weil die alle Friedrich Merz wählen. Meinst du, die Rolling Stones wählen Friedrich Merz? Ja. Während es Bürger der Bundesrepublik auf jeden Fall. Ja. Okay. Meinst du, Tommy Gottschalk wählt auch Friedrich Merz? Ja, definitiv. Ja. Gottschalk, weiß nicht, Gottschalk wählt wahrscheinlich FDP. Ja, der ist so ein Sky Dumont-Typ. Und Sky Dumont ist ja sogar offizieller Unterstützung der FDP. Nee, Gottschalk ist FDP. Millionär. Ja. Wohnt im Ausland. Selbstständig. Ich glaube, der ist nirgendwo Angestellter. Selbstständige Millionäre wählen grundsätzlich die FDP. Ja. Ja, kann man nicht so gut skandieren. Deswegen wohnt er in den USA. Naja. Nochmal kurz abschließend zu ABBA. War dir die Musik von ABBA auch schon immer vollkommen egal? Nee, ich mochte diesen einen Song immer, den ich jetzt vergessen habe. Waterloo. I have a dream. I have a dream. Nee, finde ich auch. Ich finde alles wirklich. Aber sonst war mir alles komplett scheißegal. Und Dancing Queen mochte ich irgendwie auch mal. Hatte ich mal einen Ohrwurm von. Ja, sie sind catchy AF, aber das, genau. Ist ja, das ist ja eigentlich kein Lob. Also, ja. Ich meine. Ja, hier Atemlos war auch catchy. Der schlimme Weihnachtssong, ich teaser ihn jetzt auch gar nicht an. Wham, meinst du? Ja. Catchy? Ja. Ja. Will man aber trotzdem im Ohr haben. Cut Night Joe von Rednecks. Catchy? Ja. Will man teilweise im Ohr haben. Ist auch eigentlich ganz gut. Geiler Song. Cut Night Joe. Cut Night Joe. Long time ago. Wusstest du, dass die aus den Niederlanden kamen? Cut Night Joe. Nee, die kommen aus Amerika und ich will nichts anderes hören. Okay, die kommen aus den USA. Die waren kein Popprodukt. Mississippi, waren echte Südstaatler. Kanajo. Ja, kamen alle aus den Südstaaten. Gott sei Dank. Ja. Jetzt erzählst du mir gleich noch hier, Spirit of the Hawk. Wie hieß die? Das war auch Kanajo. Nee. Rednecks meinst du? Rednecks. Ja. Ja. Das sind auch Deutsch. Da geht es um Indianer und fliegende Vögel und. Den Song von Rednecks. Ja. Ja. Ja. Ich habe immer nur aus Amerika. Cotton Eye Joe und Old Pub Nio gehört. Old Pub Nio. Die haben den gleichen Song nochmal mit einem anderen Text einfach. Keiner hat gemerkt. Und dann habe ich noch gern die Ballade von ihnen gehört. Da bin ich immer. Wo sind all die Indianer hin? Genau. Ja. Zusammen mit hier Pur. Und Wolfgang Petri. Und Wolfgang Petri. Der hat damit nichts zu tun mit dem Song. Ja, komm. Das ist doch alles eins. Du willst sagen... Wolfgang Petri hat Cotton Eye Joe unter seinem Bett vergraben. Vielleicht ist auch Wolfgang Petri und Hartmut Engler von Pur eigentlich die gleiche Person. Und Mario Gomez. Anscheinend ist dieser Pur-Typ und Mario Gomez sind Freunde und hängen zusammen ab, habe ich mal gehört. Schöne Kombi eigentlich. Schöne Idee. Ja. Ich meine, Kevin Großkreuz hängt im Perkins Park mit irgendwelchen 18-jährigen Abiturienten ab und prügelt sich danach noch in der Innenstadt von Stuttgart, während man Döner isst. Besser Typ. Und da passt irgendwie der Mario Gomez auch mit dem Hartmut Engler vom Tour. Fall wahrscheinlich Silvester bei dem. Die wissen alle nicht so recht, was machen wir Silvester. Ja, komm, dann kommst du halt vorbei, Mario. Das und dann soll man Raclette machen oder nee, komm, ich komme einfach satt und wir besaufen uns ganz normal. Ich komme erst um 9 und dann sind wir um 12 besoffen und dann, weiß nicht, schreiben wir uns noch halb an, schnorren noch Kippen von uns gegenseitig und gehen dann irgendwann um 3 Uhr mit dem Taxi heim. Ich mag auch die Vorstellung, Madrid, wie dieser rechte Mob von der Frankfurter Buchmesse Mario Gomez trifft und ihn fragt, wo warst du Silvester? Und dann so... Bei Hartmut Engler, wir haben zusammen Silvester gefeiert. Und dann der rechte Mob denkt so, ach so, ja, Hartmut Engler, oh, ja, dann, Pur. Ja dann, ja, alles klar, Mario, High Five und wir hören jetzt auf, Nazis zu sein. Mario Gomez rettet die Welt vor dem Rechtsruck. Danke, Mario. Danke, Mario Gomez. Mario Gomez, der bessere Daniel Brühl. Ja. Okay, cool. Danke, dass ihr zugehört habt. Dieses ganze durchtriebene Jahr voller emotionalen Ausfällen, voller emotionalen Einfällen, voller Deckungen, Abdeckungen, Emotionen, Amotionen, Bemotionen, schlechten Wortwitzen, schwächten Lordwitzen. Ja. Ich habe überlegt, Geschlechtskrankheiten. Du hast überlegt. Ich habe überlegt. Ich werde jetzt immer ins Wort fallen, sobald du anfängst zu sprechen. Oh, das ist aber schade. Oh, du bist einfach zu zackig. Jetzt auch nicht. Okay, was hast du überlegt? Wir sind gerade mitten in der Verabschiedung. Genau. Wir waren letztes Jahr, glaube ich, alle euphorisch. Da stand der Impfstoff vor der Tür. Wir konnten uns zum ersten Mal testen. Dann haben wir gemerkt, dass es wohl doch nicht so funktioniert. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich in 2021, zumindest ich, reingestartet. Dieses Jahr machen wir es genau andersrum. Und dann können wir auch nächstes Jahr nicht enttäuscht werden. Und vielleicht wird es doch ein bisschen besser. Aber ich würde sagen, 2021 war scheiße. 2022 wird scheiße. Wird scheiße, vermutlich auch. Bleibt uns treu oder auch nicht. Wir haben so viele HörerInnen, wir können ja verkraften. Wenn die Zahlen runtergehen, können Zahlen in Minusbereiche gehen. Wenigstens gehen Zahlen mal runter. Genau. Genau. Entfolgt uns, abonniert uns nicht mehr. Genau, und abonniert uns nicht mehr. Abonniert uns nicht mehr. Und vor allen Dingen. Und der Covid soll sich mal ein Beispiel daran nehmen. Folgt uns auf unserer hoch erfolgreichen Facebook-Seite nicht mehr, weil da generieren wir Likes ohne Ende. Das ist ein sehr wichtiges Format für uns, die Facebook-Seite. Ja, das ist der Hauptkanal. Ich freue mich auch jedes Mal, eine neue Folge anzukündigen auf diesem Hauptkanal. Drei bis vier 40-Jährige klicken den Like-Button. Ja, stimmt. Danke an die 3 bis 4 40-Jährigen, die diesen, und da muss man nicht gendern, die diesen Like-Button drücken. Also, euer Podcast, was wir dieses Jahr gelernt haben, für Gebärende, und zwar währenddessen, geht auch nächstes Jahr wieder an den Start. Das ist die große Ankündigung für 2022. Genau, genau. Wir machen weiter. 2022, Jahr des Zweckpessimismus. Ja. Wird wahrscheinlich auch egal. Genau. Es wird egal und pessimistisch. Also viel Glück und frohe Weihnachten. Viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sind auch mit da. Bye. Wir haben lange nicht mehr am Ende der Folge gesungen. Wir könnten mal wieder hoch auf dem gelben Wagen auf Chinesisch singen. Das war super. Das heißt übrigens Mandarin, habe ich gelernt, seitdem wir den Podcast machen. Komm hoch auf den gelben Wagen. Ja. Nee, gut, dass die Mikros aus sind. Ja. Also, Bock auf Ficken, Bro. So uncharmant hast du mich noch nie gefragt, aber Lust hätte ich schon. Sehr gut, aber nicht mit mir. Nö. Nee. Nö. Ja, keine Ahnung. Weiß jetzt auch nicht, wie wir mit diesem Bedürfnis umgehen. Vielleicht schneiden wir das hier einfach ab. Was? Das. Dieses Gespräch.